alleine durch die Straßen gehst, sollst du keine Monster sehen. Wenn es Abend wird, dein Tag lang und voller Entdeckung war, schlenderst du durch die schmalen Straßen deiner Stadt. Ablandig zieht der Wind des Tages lauwarm an dir vorbei. Auch all diese Orte, an denen du heute warst, der Menschen, die dort waren, zieht mit deiner Neugier hinaus aufs Meer. Deine Blicke stets gefangen von Schatten, Licht und Ungewöhnlichkeit durchschneiden Duft, der zwischen gestern und heute liegt. Am wirklich dunklen Himmel zeigen sich die Wolken für einen letzten Augenblick, Wehmut, Sehnsucht, die sich nicht greifen lassen, vermischen sich mit herangetragenen Tönen der Musik aus den Fenstern deiner Stadt. Es ist nicht mehr weit, zu Hause glüht ein warmes Licht. Im gleitenden Takt der Schritte klingt es so verlockend. Du kannst weitergehen und weitergehen, um am Ende wieder am Anfang alleine in der Nacht zu stehen. Ja, es klingt so verlockend, du kannst weitergehen und weitergehen, um am Ende wieder am Anfang alleine in der Nacht zu stehen.